Okay, right now, right here, we have to sing one song. I will present it by myself. It's about a federation here in Germany. Federation, okay. Good old Germany. And you stole all your money. 50 Gigabit, 50 Gigabit, 50 Gigabit. Zünd dein Radio an und schmeiß den Fernseher weg. Wir sagen 50 Gigabit. Im ganzen Land 50 GZ. Jeder hat sie gleich erkannt. 50 GZ. Ich hab für sie kein Geld zur Hand. 50 GZ. Wir sagen 50 GZ. Gebühren zahlen ist mir fremd. 50 GZ. Und wer wie ich die Schweine kennt. 50 GZ. Lebt ab jetzt ganz konsequent. 50 GZ. Wir sagen 50 GZ. 50 GZ. 50 GZ. Ganz einerlei, 50 GZ. Denn wir leben völlig frei, 50 GZ. Wir sagen 50 GZ. Und haben sie auch bei dir geschaut, 50 GZ. Vor lauter Gier dein Geld geklaut, 50 GZ. Die Kopfhörer, die sagen laut, 50 GZ. Und weil sie dem Hals nicht voll genug kriegen, GEZ, GEZ, GEZ, will sie ab 1. Januar 2007 auch Gebühren fürs Internet. It's a sad story, very sad. Criminal. Send him back to prison, I see. Yeah, 50 GEZ, 50 GEZ, sagen 50 GEZ. Perfeito.